Mir ist nur befohlen worden, dem Herrn dieser Ortschaft zu dienen, der sie geschützt hat und dem alles gehört. Und mir ist befohlen worden, einer der ihm Ergebenen zu sein.